bleibt eine wichtige Frage an den amerikanischen Präsidenten, der nämlich in seiner Rede auch erklärt hat, dass die USA und die NATO in Europa weiter nukleare Stabilität garantieren wollten durch Flugzeuge, die dann mit luftgestützten Atomwaffen ausgerüstet sein müssen. Wir müssen davor warnen. Wir müssen auch in diesem Bereich die Atomwaffen abschaffen. Unsere Sicherheit wird erhöht, wenn wir in Europa eine atomwaffenfreie Zone schaffen. Dadurch wird unsere Sicherheit nicht etwa verringert. Das gilt erst recht nach den dramatischen Veränderungen in der Sowjetunion, nach der Veränderung der Bedrohungslage insgesamt zwischen Ost und West. Aber notwendig ist, dass auch in der Sowjetunion diese Atomwaffen vernichtet werden, dass man nach den Vernichtungen auch noch gemeinsam Kontrollvereinbarungen trifft. Wichtig ist, dass die Franzosen ihre Hades-Raketen nicht einführen. Atomraketen mit der Sprengkraft des 30-40-fachen der Hiroshima-Bombe, die nur ihre westlichen Verbündeten treffen können. Und die Deutschen müssen wissen, die Bundesrepublik muss eine ganz scharfe Waffenexportkontrolle machen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Know-how für die Produktion von Atomwaffen und Atomraketen aus der Bundesrepublik, zum Beispiel in Ländern wie nach Irak und nach Libyen, dringt. Es kann doch wohl nicht so aussehen, dass die Amerikaner und die Sowjets ihre taktischen Atomwaffen vernichten und dass in den Spannungsgebieten der Dritten Welt Länder mit unserer Hilfe solche Waffen einführen. Also zu der Abrüstungsinitiative von Bush gehört, was